dieselben Fehler auf die fünfte Stelle hinterm Komma. Er macht mich alt und leicht berechenbar. Er kennt mich offenbar. Wenn ich versuche zu schlafen, quatscht er mich ständig voll. Ich denk noch, die Stimme kenne ich. Erinnert sie mich irgendwie an dich? Dass er den einzigen Idioten endlich mitnimmt und will er nicht von allein.